Yes, we dance. Unlimited Style. Egal wie. ihr das, wenn man als DJ manchmal so Kombinationen hat, die einfach gut passen? Naja, das gibt's. Ihr hört Unlimited. Die Kombination Beware Functionist gibt's auch schon lang. Ich freue mich heute aber auch auf Karma und Crooked um 10 dann hier auf FM4 in Labum Deluxe. We'll be right back.

Thank you. Venezuela überschlagen sich die Ereignisse. Der Präsident Nicolas Maduro wurde von amerikanischen Spezialeinheiten gefangen genommen und in die USA gebracht. Man merkt auch, es ist ein Signal an die Welt, Machtpolitik ist wieder back in the house. Völkerrechtlich ist das schwierig. Aber viele VenezolanerInnen feiern, dass Maduro weg ist und erhoffen sich einen Wandel im Land. Also bei mir ist fast niemand geblieben, muss ich sagen. Also bei mir ist es wirklich nur meine Nichte und die will auch einfach nur weg. Natürlich gibt es aber auch jede Menge Kritik am Eingreifen der USA. Und Präsident Donald Trump nimmt auch schon das nächste Ziel ins Visier. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Was das alles bedeuten könnte, habe ich mit meinen Gästen besprochen. Die ganze FM4 auf Laut-Diskussion, jetzt auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt.